Profitmaximierung. In der Linken bekommt der Kapitalismus häufig einen Namen und eine Adresse. Er wird personalisiert und projektiv auf andere übertragen. Manager, Banker und Fabrikbesitzerinnen seien verantwortlich für das Elend der Menschheit. Am 7. Dezember 2010 hat Ingo Elbe im Gängeviertel einen Vortrag gehalten gegen eine falsche Personalisierung des stummen Zwangs der Verhältnisse und gegen eine Auflösung individueller Verantwortung in einem falsch verstandenen Strukturalismus. Im Folgenden der Mitschnitt der Veranstaltung mit dem Titel Anonyme Herrschaft zum Verhältnis von Reichtum und Subjektivität. Ich werde erstmal versuchen, dieses Thema anonyme Herrschaft beziehungsweise Verhältnis von Reichtum und Subjektivität tatsächlich anhand einiger elementarer Kategorien von Marx darzustellen, weil ich denke, Marx ist der einzige Theoretiker, der diese anonyme Herrschaft wirklich auf den Punkt bringt. Es gibt natürlich auch noch andere Theoretiker, die im Anschluss an Marx das versucht haben oder gemacht haben. Es gibt auch eine Traditionslinie bei Foucault beispielsweise, die da sehr stark in die Richtung geht. Ich glaube aber, dass es Foucault nicht gelingt, das in dieser Form auf den Punkt zu bringen. Kann man ja vielleicht nachträglich mal darüber diskutieren. Gut, ich will versuchen, euch diesen Komplex anonyme Herrschaft auf so einer ganz grundbegrifflichen Ebene erstmal darzustellen. Es wird darum gehen, um die Frage, wie unterscheidet sich denn diese anonyme Herrschaft von nicht-anonymen Herrschaftsformen? Was ist denn das Spezifische an anonymer Herrschaft? Weil normalerweise ist das ja eigentlich ein ziemlich auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so sinnvoller Begriff, anonyme Herrschaft. Ne? Da gibt es ja immer wieder den schönen Interessendiskurs, muss doch zum Interesse von irgendwem sein, muss doch von irgendwem ausgeübt werden. Ne? Und was ist anonyme Herrschaft? Ist das nicht Ideologie? Ich werde versuchen, das möglichst in 2 bis 3 Abschnitten euch darzustellen, je nachdem, wie lange das dauern wird. Ich werde erst einmal kurz auf einige ökonomiekritische Begriffe von Marx eingehen, die sozusagen diese Frage, was ist anonyme Herrschaft, erstmal versuchen, ganz grundbegrifflich darzustellen. Das wird natürlich nur ganz oberflächlich gemacht werden können. Dann werde ich auf die Frage eingehen, inwiefern da die Subjekte eine Rolle spielen bei dieser ökonomiekritischen Erfassung von anonymer Herrschaft. Und im dritten und letzten Teil will ich dann auf die Frage des Staates beziehungsweise auf Recht und Staat nochmal kurz eingehen, weil wenn man die These vertritt, dass anonyme Herrschaft etwas ist, was in der kapitalistischen Ökonomie existiert, dann muss man auch die Frage stellen, inwiefern lässt sich das auf der rechtlichen und der staatlichen Ebene wiederfinden. Und das lässt sich natürlich wiederfinden. Und darauf will ich dann im letzten Teil nochmal eingehen. Gut, erstmal ganz allgemein. Für Marx ist die Entstehung und Reproduktion des Reichtums im modernen Kapitalismus erstmal ganz einfach ausgedrückt kein Resultat selbstbewusster Subjektivität. Es ist aber auch kein Resultat von Herrschaft einer Person über eine andere Person. Kein Resultat personaler Herrschaft. Das heißt, das zentrale Kennzeichen von kapitalistischer Form der Vergesellschaftung und damit verbunden von Herrschaft der kapitalistischen Form, was das genau heißen wird, werde ich noch erläutern, ist, dass Herrschaft hier nicht primär in der Unterordnung des Willens einer Person unter den Willen einer anderen Person besteht, weder in den staatlichen Verhältnissen noch in den Ausbeutungsverhältnissen, sondern dass hier prinzipiell eine Verselbstständigung des gesellschaftlichen Zusammenhangs der Menschen gegenüber allen Willen und allen Zwecken der Subjekte stattfindet. So viel erstmal ganz grundlegend. Ja, das ist sozusagen der zentrale Punkt, auf der zentrale Punkt, auf den Marx eingeht, wenn er davon spricht, und das tut er immer wieder in seinen ökonomiekritischen Schriften, dass im Kapitalismus eine Herrschaft der Abstraktion existiert, dass während die Menschen früher voneinander und von der Natur abhingen, sie nun von einer bestimmten verselbstständigten Struktur abhängen. Das kann man beliebig weiterführen, hier ein stummer Zwang der ökonomischen Verhältnisse herrscht. Das sind alles Kategorien, die Marx verwendet, um diese anonyme Herrschaft zu spezifizieren. Das spezifische kapitalistische Herrschaft besteht also darin, dass wir es hier mit einer Herrschaft der Abstraktion zu tun haben, um uns dem anzunähern. Und diese Abstraktion, Herrschaft der Abstraktion, wird von Marx auch als versachlichte Form begriffen oder beschrieben. Das heißt, im Kapitalismus ist der gesellschaftliche Zusammenhang der Menschen, vor allen Dingen jetzt erstmal in der Ökonomie, worauf ich mich erstmal beziehen werde, der gesellschaftliche Zusammenhang der Produzierenden ist ein sachlich vermittelter Zusammenhang. Die Menschen stehen im Kapitalismus unter der Herrschaft ihrer eigenen sachlich vermittelten, sich in Sachen darstellenden und als Sache erscheinenden sozialen Verhältnisse. Das ist der wesentliche Punkt. Also diese drei Punkte versuche ich jetzt ganz kurz zu erläutern. Was heißt sachlich vermittelt? Was heißt sich in Sachen darstellend? Und was heißt als Sache erscheint? Das wäre der erste Punkt. Diese Tatsache, dass die Menschen oder dass es hier eine sachliche Vermittlung gibt, hängt damit zusammen, dass in der kapitalistischen Gesellschaft es eine ganz spezifische Form der Produktionsverhältnisse gibt, die in vorkapitalistischen Gesellschaften in dieser Form nicht existiert haben. Das heißt, es ist eine andere Art und Weise, in der die Menschen ihre materielle Reproduktion regeln, und es ist eine andere Art und Weise, in der auch die immer noch natürlich existierende Ausbeutung der unmittelbaren Produzenten stattfindet. Ja, also Ausbeutung der unmittelbaren Produzenten gibt es auch, gibt es natürlich in der Sklavenhaltergesellschaft, Antike und im Mittelalter. Aber hier, das ist die elementare These, die Marx mit dieser Formulierung verwendet, die Menschen hängen voneinander ab, ist es eine Form personaler Herrschaft. Das heißt, Herrschaft einer Gruppe von Menschen über eine andere Gruppe von Menschen, die im Falle der Ausbeutung ihnen unentgeltlich einen Teil ihres Mehrprodukts abpressen. Das Spezifische in vorkapitalistischen Gesellschaftsformationen in diesem Ausbeutungsprozess besteht darin, dass hier nicht das Eigentum an Produktionsmitteln oder die direkte Verfügung über Produktionsmitteln den Ausbeutungsprozess vermittelt, sondern das Eigentum an Gewaltmitteln den Ausbeutungsprozess vermittelt. Das heißt, konkret gesagt, als allgemeine Tendenz gibt es eine Kontrolle der unmittelbaren Produzenten über ihre Produktionsmittel, beispielsweise selbst im Falle der Leibeigenschaft. Das heißt, die unmittelbaren Produzenten können für ihre Subsistenz sorgen, machen eine sehr diversifizierte Produktion, sodass sie tatsächlich auch irgendwie überleben können, tendenziell. Und ihnen wird aber sozusagen durch unmittelbare Gewalt, die natürlich nicht immer direkt unmittelbar sein muss, aber es ist sozusagen das Mittel, mit dem ihnen ihr Mehrprodukt abgepresst wird, werden sie ausgebeutet. Das ist ein elementarer Unterschied zum Kapitalismus. Im Kapitalismus ist nicht der Besitz von Gewaltmitteln dasjenige, das die Ausbeutung organisiert, sondern der Besitz der Produktionsmittel, das Eigentum an Produktionsmitteln. Darauf werde ich noch konkreter eingehen. Das ist nur erstmal eine ganz allgemeine Differenzierung. Man kann sich darüber streiten, ob der Besitz an Gewaltmitteln nicht dann doch ein indirektes Eigentum an Produktionsmitteln ist. Da kann man sich gerne drauf einlassen. Aber wichtig ist dieser Punkt, dass sozusagen Ausbeutung hier direkt Gewalt vermittelt oder durch direkte Gewaltandrohung stattfindet. Das ist im Kapitalismus anders, auch wenn sowohl die Geschichte der Entstehung des Kapitalismus als auch innerhalb des Kapitalismus unmittelbare Gewalt natürlich immer eine Rolle spielen wird. Da werde ich auch noch mal ganz zum Schluss drauf eingehen, damit nämlich dieser Gedanke der anonymen Herrschaft nicht tatsächlich zur Ideologie verkommt. Also das versuche ich dann zu vermeiden, hoffentlich. Gut, Also im Kapitalismus haben wir eine andere Form der Ausbeutung, und ich will jetzt mal von der Ausbeutung weggehen, sondern erst einmal die Frage stellen, welche Art und Weise der Aneignung, der Endaneignung, wie man sagen könnte, des Mehrprodukts existiert im Kapitalismus. Und das Wichtige, was der Marx betont und weswegen er eben nicht mit Klassenverhältnissen beginnt im Kapital, ist die Tatsache, dass es hier eine tauschvermittelte Form der Vergesellschaftung ist und eine tauschvermittelte Form der Ausbeutung ist. Deswegen beginnt Marx auch im Kapital nicht, wie gesagt, mit Klassenverhältnissen, sondern mit der Ware. Und anschließend zeigt er, was Tausch ist, was Austauschbarkeit ist und so weiter. Marx' grundlegende Argumentation ist die, dass er sagt, wir abstrahieren erstmal von der Tatsache, dass wir es hier mit Klassensubjekten zu tun haben, sondern gehen erstmal auf die grundlegende Abstraktionsebene zu sagen, wir haben es hier im Kapitalismus mit Warentausch zu tun. Das ist die spezifische Form der Vermittlung der gesellschaftlichen Produktion und des Austauschs. Marx macht hier einen ersten Schritt, in dem, und der bedeutsam ist, der in der Rezeption oft vernachlässigt wird. Er macht einen bedeutsamen Schritt, indem er nämlich beispielsweise im ersten Kapitel das Kapital von den Warenbesitzern abstrahiert. Er abstrahiert von den Warenbesitzern, weil er die grundlegende These vertritt, das, was hier im Austauschprozess stattfindet, was die grundlegende, sozusagen das grundlegende ökonomische Band der Menschen in der kapitalistischen Gesellschaft ist, das ist etwas, das der Kontrolle und dem Wissen der Individuen erst einmal grundsätzlich entzogen ist oder worüber sie erst einmal nichts wissen. Das ist ein für sie unbewusster Vorgang der Vergesellschaftung ihrer Arbeiten. Wie diese ganze Vergesellschaftung ihrer Arbeiten stattfindet und wie diese Reichtumsformen von Ware, Geld und Kapital entstehen, das ist ihnen erst einmal nicht bewusst. Sie praktizieren das aber. Natürlich sind es Menschen, die das machen. Aber Marx sagt, ich schaue mir erstmal an, was die Menschen in ihrer alltäglichen Tauschpraxis und später insgesamt in der materiellen Reproduktion machen, wovon sie nichts wissen. Deswegen abstrahiere ich von den Menschen am Anfang und fange tatsächlich nicht mit dem Warenbesitzer an, sondern mit der Ware. Mit dieser Ware anzufangen heißt, eine in der Praxis der Warenbesitzer verborgene Struktur ihres Handelns zu entdecken, die, solange getauscht wird von den Warenbesitzern, notwendigerweise exekutiert werden muss. Das ist sozusagen erst einmal der darstellungslogische Sinn, dass Marx sagt, ich abstrahiere von den Warenbesitzern, um erstmal zu entdecken, was geschieht in ihrer Praxis jenseits ihrer bewussten Kenntnis, jenseits ihres sozusagen durch ihre selbstbewusste Subjektivität, durch ihre Interessen und was auch sonst immer hervorgebrachten sozialen Zusammenhänge und Motive. Die Motive der Menschen, so könnte man es sagen, werden umgekehrt fundamental geprägt durch diese Art und Weise des gesellschaftlichen Bandes, das in der Ökonomie durch den Warentausch und die materielle Reproduktion geprägt wird. Dieses soziale Band ist zunächst einmal, und das ist das Wichtige, ein Band zwischen Sachen. Also das heißt, die grundlegende These ist die, dass das gesellschaftliche Verhältnis der Produzierenden, die wir jetzt noch nicht weiter differenzieren zwischen Arbeitern, Kapitalisten oder sonst was, durch das gesellschaftliche Verhältnis ihrer Arbeitsprodukte hergestellt wird. Auch das ist etwas Kapitalismus-Spezifisches, das heißt nämlich, dass sie ausgetauscht werden. Dass die Anerkennung der gesellschaftlichen, der Arbeit als gesellschaftlich nützlicher oder irgendwie nachgefragter Arbeit durch das gesellschaftliche Verhältnis der Sachen hergestellt wird. Indem Warenbesitzer Waren zueinander in eine Beziehung setzen, wird darüber entschieden, in diesem In-Beziehung-Setzen ihrer Waren zueinander, ob und wie und in welcher Quantität die Waren überhaupt als gesellschaftlich anerkannt, als nützlich, also als vergesellschaftet gelten. Das ist ein wichtiger, zentraler Punkt, der sozusagen erstmal reflektiert werden muss. Und das ist sozusagen auch die Grundlage für die Tatsache, dass Marx hier die Tatsache der anonymen Herrschaft schon fundiert sieht. Wir haben ja bisher nur die Erkenntnis, der gesellschaftliche Zusammenhang der Produzenten wird durch das gesellschaftliche Verhältnis der Sachen hergestellt. Das heißt natürlich nicht, dass die Sachen selber sich in dieses Verhältnis setzen. Das wäre in der Tat eine verdinglichte Betrachtungsweise dieses sachlichen Zusammenhangs, sondern es sind natürlich Menschen, die diese Arbeitsprodukte, diese Sachen unter bestimmten Vergesellschaftungsbedingungen ihrer Arbeit zueinander in Beziehung setzen. Diese Vergesellschaftungsbedingungen ihrer Arbeit sind die Verhältnisse des Privateigentums. Sie sind privat isolierte Warenproduzenten oder Warenanbieter im weitesten Sinne. Und unter diesen Bedingungen wird der gesellschaftliche Zusammenhang durch den Austausch der Arbeitsprodukte hergestellt. In diesem Austausch der Arbeitsprodukte, dieser Austausch der Arbeitsprodukte ist nur dann möglich, als ein dauerhaft mögliches Tauschsystem, in dem diese Waren sich zueinander in einer bestimmten Weise verhalten. Sie werden nicht als Gebrauchswerte zueinander in Beziehung gesetzt, sondern sie werden zueinander in Beziehung gesetzt als Arbeitsprodukte schlechthin oder überhaupt. Das ist diese berühmte abstrakte Arbeit, die sozusagen den Wert hervorbringt, das, was die Waren als gesellschaftliche Form konstituiert. Das heißt, die Waren werden nicht als konkrete Gebrauchswerte zueinander in Beziehung gesetzt, sondern in ihrer Eigenschaft, Arbeitsprodukte schlechthin zu sein, im Austausch aufeinander bezogen. Eine einfachere Definition von Wert findet man leider nicht. Also der Bezug der Waren, der Arbeitsprodukte aufeinander im Austausch als Arbeitsprodukte schlechthin. Das ist sozusagen Wert. Dieser Wert ist eine Abstraktion von einem Gebrauchswert. Ja, das ist eben gerade nicht die Tatsache, dass ich das Ding brauche, oder das ist nicht der Nutzen dieses einzelnen Dings für mich konkret oder überhaupt, sondern das unterschiedliche Bedürfnis ist es ja gerade, das den Tausch überhaupt erst hervorbringt. Also dieses Verhältnis der Waren oder der Sachen aufeinander als Arbeitsprodukte schlechthin, da haben wir es mit einer Abstraktion zu tun. Wir haben es aber nicht nur mit einer Abstraktion von dem Gebrauchswert zu tun. Wir haben es auch damit zu tun, dass sich hier schon der gesellschaftliche Zusammenhang der Arbeitsprodukte und der Arbeitenden damit verselbstständigt hat ihnen gegenüber. Das heißt, der Zusammenhang und über die Art und Weise, wie die vergesellschaftet werden, entscheiden nicht selbstbewusst die Warenbesitzer, die bereden das nicht, da wird nicht durch Normen vermittelt entschieden, wie das geschieht, sondern wie der eine sozusagen an andere Arbeitsprodukte kommt, hängt damit zusammen mit der Art und Weise und der Quantität von Arbeit, die er verausgabt hat, mit den gesellschaftlichen Durchschnittsbestimmungen, mit der gesellschaftlichen Konkurrenz und so weiter. Das heißt, wir haben es hier schon mit einer ersten Verselbstständigung ihres eigenen gesellschaftlichen Zusammenhangs zu tun. Ja, das gesellschaftliche Verhältnis der Produzenten ist vermittelt über das gesellschaftliche Verhältnis der Sachen. In diesem Verhältnis, dem Austausch und den gesamten kapitalistischen Produktionsverhältnissen, nehmen diese Sachen eine Eigenschaft an, die sie vorher nicht haben und außerhalb dieser Relation nicht haben, nämlich die Eigenschaft, Wert zu sein. Und der Wert ist die gesellschaftliche Form der Einheit der Arbeitsprodukte unter der Bedingung ihrer systematischen Dissoziation. Das heißt, die Produkte werden als Privatprodukte hervorgebracht, also dissoziiert, sie sind nicht assoziiert, sie sind nicht von vornherein vergesellschaftet, verabredet. Und diese Assoziation, wenn man so will, wird indirekt über dieses gesellschaftliche Verhältnis der Arbeitsprodukte, der Arbeitsquanta und so weiter. Ich will jetzt nicht auf die Details da eingehen, das ist auch an dieser Stelle gar nicht wichtig, hervorgebracht. Das ist sozusagen erstmal die grundlegende These von Marx. Er spricht auch ganz bewusst davon, dass der Wert und dass die wertvermittelte Vergesellschaftung ein gesellschaftliches Verhältnis der Sachen und ein sachliches Verhältnis der Personen ist. Das sagt er so im Kapital. Und das ist jetzt nicht, das wird oft als sozusagen als Metapher oder so verstanden. Nein, das meint er tatsächlich ernst. Also es ist tatsächlich, Wert ist ein gesellschaftliches Verhältnis von Sachen. Und in diesem Verhältnis der Sachen nimmt auch das Verhältnis der Produzenten eine bestimmte neue Form an, nämlich, wie Marx sagt, ein sachliches Verhältnis der Personen. Da komme ich noch drauf zurück, was dieses sachliche Verhältnis der Personen sein soll. Also wir haben erstmal sozusagen die grundlegende Bestimmung sachlich vermittelt. Das ist der Zusammenhang der materiellen Reproduktion im Kapitalismus. Der nächste Zusammenhang ist der, dass Marx sagt, ja, dieses gesellschaftliche Verhältnis ist Wert, ja, das ist sozusagen, es ist eine soziale Relation, das Wert kann eine Ware niemals allein haben. Diese gesellschaftliche Relation kann auch nur in einer gesellschaftlichen Relation erscheinen, weil dieser Wert, das muss man nebenbei noch sagen, natürlich nichts empirisch auf der Tagesordnung liegen. Es ist, was man irgendwie sehen kann, sondern es ist ein nur begrifflich reproduzierbares soziales Verhältnis, eine Wesensbestimmung, wie Marx das nennt. Was man sieht, ist, dass einer Geld hergibt und der andere Ware, oder dass einer ein Stück Gold hinlegt oder einen Papierschein und der andere ihm dafür einen Gegenstand rüberschiebt. Das sieht man. Was sozusagen die verborgenen Zusammenhänge sind, das sieht man nicht, und das ist sozusagen mit dieser Kategorie Wert erstmal gemeint. Was ist überhaupt Austauschbarkeit? Das ist sozusagen ein wichtiger Punkt. Also diese gesellschaftliche Relation, die Waren nie als Einzelne haben können, ist ja ganz klar. Es ist nur ein gemeinsames Verhältnis, was sie haben, und eine relationale Eigenschaft und keine Eigenschaft, die Dinge für sich haben, außerhalb der Relation. Diese relationale Eigenschaft kann auch nur in einer Relation empirisch erscheinen, also sozusagen tatsächlich irgendwie erkennbar werden. Dieses empirische Erscheinen, das ist das, was Marx dann in der Wertformanalyse bis hin dann zum Geld darstellt. Also er zeigt, wie der Wert als gesellschaftlicher Zusammenhang der Privatproduzenten erscheint, das heißt repräsentiert wird von einer Ware. Er will ja das Geldrätsel lösen, wie er sagt. Er will lösen die Frage, was ist allgemeine Austauschbarkeit? Warum kann ich denn mit dem Stück Gold alle anderen Waren tauschen, und warum kann ich nicht alle anderen Waren gegen alle anderen Waren tauschen? Darauf will ich jetzt nicht im Weiteren eingehen. Wichtig ist der Punkt, dass sich hier das schon auf der ersten Ebene verselbstständigte gesellschaftliche Verhältnis, in dem Sinne, dass sozusagen nicht direkt normativ oder auch nicht direkt Gewalt vermittelt, sondern über diesen sozialen Zusammenhang der Sachen, über die Vergesellschaftung der Arbeiten entschieden wird, also sozusagen indirekt, dass dieses gesellschaftliche Verhältnis eine bestimmte Erscheinungsform benötigt, und das ist das Geld letztendlich. Das heißt, der Wert, dieser gesellschaftliche Zusammenhang, erscheint in einer einzelnen Sache, wird von dieser Sache repräsentiert. Ja, also das macht Marx ja in dieser Wertformanalyse, indem er erstmal anfängt und sagt, X Ware A ist Y Ware B wert. In dieser Gleichung wird gesagt, dass der Wert von Ware A vom Gebrauchswert der Ware B repräsentiert wird. Weil den Wert sieht man ja nicht, das ist ja ein gesellschaftliches Verhältnis, das ist nicht unmittelbar erkenntlich. Was man sieht in diesem Tauschverhältnis oder in dieser Darstellung des Werts der Ware in dem Gebrauchswert der anderen Ware, ist, dass 20 Ellen Leinwand ein Rock wert sind. Das sieht man. Das heißt, der Rock ist sozusagen die Repräsentation, die dingliche Repräsentation des Werts der 20 Ellen Leinwand, ist die dingliche Repräsentation dieses gesellschaftlichen Verhältnisses wert. Das ist die nächste Stufe der Verselbstständigung. Das heißt, dieser sachliche Zusammenhang der Arbeitsprodukte und das gesellschaftliche Verhältnis der Sachen, sachliches Verhältnis der Personen, wird von einer Sache repräsentiert. Dieses Repräsentationsverhältnis ist aber von Marx nur begrifflich entschlüsselt als Repräsentationsverhältnis. Im Alltag erscheint es so, als sei das eine natürliche Eigenschaft des Dings. Vor allen Dingen natürlich bei den viel vermittelteren Reichtumsformen des Kapitals. Aber jetzt auf der Ebene des Geldes machen wir es mal ganz platt, merkantilistisch. Es sieht so aus, als ob Gold unmittelbar austauschbar wäre. Das ist es natürlich nicht als Gold, als bloßes Ding, sondern es ist es nur in der Relation zu allen anderen Waren unter der Bedingung der Vergesellschaftung der Arbeiten als Privatprodukte oder als Privatarbeiten. In dieser Verselbstständigung, also in dieser Repräsentation, sagt Marx, ist die vermittelnde Bewegung im Resultat erloschen. Also dieser ganze Prozess, der dahinter steckt, dass ein Ding unmittelbar austauschbar ist, der ist nicht mehr erkenntlich, wenn wir im Alltag empirisch mit dem Geld umgehen. Das ist sozusagen der eine Punkt. Der andere Punkt ist der, dass faktisch dieses Geld, ja, den gesellschaftlichen Reichtum repräsentiert, also die gesellschaftliche Einheit, die Austauschbarkeit repräsentiert und deswegen allgemeine Austauschbarkeit ist. Und das heißt, wenn der Wert der gesellschaftliche Zusammenhang ist, wenn die Austauschbarkeit der Produkte diesen Zusammenhang hervorbringt, und dann haben wir mit der allgemeinen Austauschbarkeit, mit dem Geld, können wir den gesellschaftlichen Zusammenhang in der Hosentasche mit uns herumtragen, sagt Marx. Das heißt, die Partizipation am gesellschaftlichen Reichtum, die ist in einem Ding dargestellt und kann in die Hosentasche gesteckt werden. Und wer es nicht in der Hosentasche hat oder auf irgendeinem Konto, der kann auch nicht am gesellschaftlichen Reichtum partizipieren. Das heißt, es ist die zweite Form der Verselbstständigung des gesellschaftlichen Zusammenhangs der Produzierenden, die sozusagen in einem Ding tatsächlich repräsentiert wird. Also wir haben Gesellschaft als Ding vor uns. Das ist etwas, was eine ganz spezifische Art und Weise der Vergesellschaftung der Arbeiten im Kapitalismus ist. Wir haben Gesellschaft als Ding vor uns, das wir verlieren können. Wir können also unseren gesellschaftlichen Zusammenhang mit den anderen Menschen verlieren. Das kann man, wenn man in einem normativen Zusammenhang steht, nicht so leicht. Gut, das wäre sozusagen die zweite Form der Verselbstständigung. Also wir haben hier einen sachlich vermittelten und von einer Sache repräsentierten gesellschaftlichen Zusammenhang. Der dritte Punkt, den habe ich eigentlich schon durchaus angedeutet, der als Sache erscheint, das ist eben dieser berühmte Waren-, Geld- und Kapitalfetisch, das im Alltag, dem sozusagen im empiristischen Blick, den man so im Alltag hat, es nahegelegt wird durch die Art und Weise der Form, in der der Reichtum repräsentiert wird, nämlich von Dingen, als Dinge erscheinen und es dann so aussieht, als ob die tatsächlich Dinge seien, als ob der Reichtum dinglich sei, der ökonomische Reichtum, nicht der Gebrauchswertreichtum. Also als ob ein Ding die Eigenschaft, Natureigenschaft hätte, Reichtum zu sein, wie der Merkantilismus das gelacht hat. Also Gold ist Reichtum, Waren sind nicht Reichtum. Das war so die Idee damals. Marx sagt ja, okay, die wohlweisen bürgerlichen Ökonomen wissen das natürlich inzwischen, dass Geld nicht der Reichtum ist und Gold nicht die Eigenschaft hat, austauschbar zu sein. Aber wenn wir das ein bisschen komplexer machen und zum Kapital kommen, dann sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Dann werden nämlich Dingen ganz merkwürdige Eigenschaften der Tauschwerthervorbringung zugesprochen. Da will ich jetzt nicht im Weiteren drauf eingehen. Wichtig ist der Punkt, weil es von einer Sache repräsentiert wird, der schon sachlich vermittelte gesellschaftliche Zusammenhang, erscheint er erst einmal sozusagen als Evidenz. Es gibt eine Evidenz, sage ich mal, ja, dass er als Sache, dass er eine Sache ist und damit natürlich ist, ja, dieser gesellschaftliche Zusammenhang. Gut, so viel erstmal nur zu den ganz groben und grob zusammengefassten Grundbestimmungen. Also, wir haben hier eine Verselbstständigung. Diese Verselbstständigung, dieser Logik der Verselbstständigung geht Marx aber noch weiter nach. Ich will das nur kurz sozusagen noch anmerken. Damit ist die Verselbstständigung des gesellschaftlichen Zusammenhangs, also dieses Werts, noch nicht vollendet. Dieser Wert verselbstständigt sich in der Form von Zirkulationsmittel und Maß der Werte. Das haben wir, wenn wir Geld haben. Aber er verselbstständigt sich auch in Form des Geldes als Geld, wie Marx sagt, gegenüber der Zirkulationsmittel- und der Wertmaßfunktion, sodass wir sozusagen das Geld als Wertaufbewahrungsmittel haben und es aus der Zirkulation rausziehen. Das heißt, wir haben Reichtum als solchen in der Hand und trennen ihn von der Zirkulation, wo er eigentlich ja nur Sinn macht. Sonst, wenn ich das nicht austausche, ist Geld ja sinnlos. Aber ich habe ein Wertaufbewahrungsmittel, das heißt, ich muss nicht tauschen. Ich muss nicht unmittelbar tauschen, wenn ich das Geld habe. Ich muss nicht etwas kaufen. Während der andere verkaufen muss, muss ich nicht unmittelbar kaufen. Da haben wir schon den Kern, wie Marx sagt, der Krise. Da ist schon der Kern der Krise enthalten. Das heißt, diese Trennung von Kauf und Verkauf, dadurch, dass man Geld zurückhalten kann, dass es eben kein Naturaltausch ist. Also wenn einer eine Ware hergibt, gibt notwendigerweise auch ein anderer eine Ware her. Und es kann gar keine Stockung eintreten. Das sind die Naturaltauschmodelle der bürgerlichen Ökonomie bis heute zum Teil. Das sagt Marx, nein, das geht nicht, sondern wir haben hier das Geld. Hier kann sozusagen der gesellschaftliche Zusammenhang zurückgehalten werden, wenn sich einer das erlauben kann. Und der andere hat dann den Pech, nicht an den allgemeinen Reichtum zu kommen, nicht an das Geld zu kommen. Das ist eine Form der Verselbstständigung, die ist aber noch nicht abgeschlossen. Als Ding oder als dingliche Repräsentation kann sich der Reichtum gar nicht wirklich verselbstständigen, sagt Marx, weil der sozusagen das, der Inbegriff dieser Verselbstständigung ist der Schatzbildner und das ist der dumme Kapitalist, wie er sagt, während der Kapitalist der schlaue Schatzbildner ist. Der Schatzbildner ist natürlich deswegen der dumme Kapitalist, weil er den Reichtum aufhäuft im Gegensatz zur Zirkulation. Das heißt, er muss seinen eigenen Konsum und er muss überhaupt die gesamte Art und Weise, also sozusagen, er muss das Geld raushalten aus dem Ausgeben. Das ist so wie Onkel Dagobert in seinem in seinem Geldspeicher, der da drin rumschwimmt in dem Geld, aber es nicht ausgibt. Die wirkliche Verselbstständigung des Werts, also dieses gesellschaftlichen Zusammenhangs der Privatproduzenten, findet statt, wenn das Geld erhalten bleibt, wenn der Wert erhalten bleibt, indem er verausgabt wird, sagt Marx. Und das kann nur als Prozess stattfinden. Das ist die Idee, die im Merkantilismus völlig undenkbar war. Da wurde gesagt, Leute, haltet euer Geld zusammen, kauft nicht Waren fremder Länder, weil dann ist der Reichtum verloren. Aber es gibt ja eine Ware, die gab es im Merkantilismus noch nicht so in diesem Ausmaß, aber im Kapitalismus gibt es sie, die, wenn man sie kauft, die produziert Wert oder die bringt sozusagen wenigstens indirekt einen Wert hervor. Das ist die wahre Arbeitskraft. Also erst in diesem Zusammenhang verselbstständigt sich der gesellschaftliche Zusammenhang der Privatproduzenten vollends. Das heißt, wir haben hier den Erhalt und sogar die Steigerung dieses Wertes durch die Verausgabung des Wertes. Ich gebe Geld aus und indem ich Geld ausgebe, bekomme ich mehr Geld zurück. Das ist diese Zirkulationsform GWG-Strich, Geld, Ware, mehr Geld. Diese Zirkulationsform ist dann auch gleichzeitig eine Verkehrung von scheinbarem Mittel und scheinbarem Zweck. Bisher hatten wir ja nur das Geld als sozusagen Mittler zwischen den Gebrauchswerten oder zwischen den Waren. Das heißt Ware, Geld, Ware. Ich produziere eine Ware, kriege dafür Geld und kaufe dafür eine Ware. Qualitative Umformung des Gebrauchswerts nennt Marx das. Das ist eben wäre das Geld in der Tat Medium der Vergesellschaftung, bloßes Medium, wie es heute in der Soziologie auch immer noch genannt wird, in Anschluss an Parsons, ein symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium. Der Marx zeigt aber nun mit dieser vierten Stufe der Verselbstständigung, dass das Geld eben vom Medium zum Zweck wird. Das heißt, es ist nicht mehr der Zweck der Vergesellschaftung, dass man an ein neues qualitativ unterschiedliches Produkt gelangt, das man dann konsumiert, sondern der Zweck der Vergesellschaftung ist, neues Geld anzuhäufen. Das heißt, also Geld, Ware, mehr Geld, und von der stofflichen Seite ist das ein völlig sinnloser Prozess, weil das ist ja der gleiche, es ist sozusagen vom gleichen Stoff, es ist qualitativ gar kein Unterschied, aber es ist quantitativ ein Unterschied, eben mehr Geld. Und Geld ist ja nichts anderes als der inkarnierte, der repräsentierte, abstrakte gesellschaftliche Zusammenhang der Privatproduzenten. Dadurch haben wir sozusagen eine Bewegung, die aber nur möglich ist unter der Bedingung, und das ist ganz wichtig, dass die unmittelbaren Produzenten, das hatte ich am Anfang erwähnt, von ihren Produktionsmitteln getrennt existieren. Das heißt, wenn ich da einen Geldbesitzer habe, der das Glück hat, so viel Geld zu haben, dass er es verausgaben kann für was anderes als Konsumptionsmittel, dann benötige ich natürlich noch jemanden, der diese wahre Arbeitskraft, die den Wert vermehrt, auch anbietet. Das gibt es natürlich in vorkapitalistischen Gesellschaften in dieser Form nicht. Ich sagte ja, die unmittelbaren Produzenten haben eine gewisse Kontrolle über ihre Produktionsmittel, betreiben Subsistenzproduktion. Und selbst wenn sie direkt unmittelbar ausgebeutet sind durch Leibeigenschaft, Hörigkeit etc., kämen sie auf jede Idee, nur nicht auf die Idee, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, weil es gibt gar keinen Markt, wo sie das machen könnten. Und es wäre völlig sinnlos. Warum sollten sie das tun? Weil ihre Mehrarbeit wird ja gewaltsam angeeignet. Und sie sorgen für ihre Reproduktion durch Subsistenzwirtschaft. Wo ist das Problem? Also diese ganze Zirkulationsform GWG' kann nur dann stattfinden, wenn die unmittelbaren Produzenten getrennt werden von der Kontrolle ihrer Produktionsmittel, keine Subsistenzproduktion mehr betreiben können. Und das heißt zweierlei, sie werden gezwungen, das Einzige, was ihnen noch bleibt, nämlich sich selbst oder ihre Arbeitsfähigkeiten auf dem Arbeitsmarkt, der dann entsteht, anzubieten. Und sie müssen, um ihre Subsistenz zu sichern, Waren kaufen. Und nicht mehr auf dem Feld für sich selber arbeiten. Erst unter dieser Bedingung ist das, was an Marx am Anfang schon unterstellt, das Kapital, nämlich dass der Reichtum der Gesellschaften als ungeheure Warensammlung erscheint, tatsächlich realisiert. Das heißt, erst wenn wir im vierten Kapitel mindestens, wenn wir da sind, dann wissen wir überhaupt, nur unter diesen Bedingungen ist der gesellschaftliche Stoffwechsel der Produkte ein Warentausch. Deswegen ist es auch beispielsweise Unsinn, wenn dann dieser Begriff der Klasse, also die einen sind Produktionsmittelbesitzer, die anderen nicht, gegen den Begriff des Werts ausgespielt wird, wie das beispielsweise Robert Kurz und die Krisisgruppe früher gemacht haben. Also dieses Ausspielen dieser beiden Kategorien ist sinnlos, weil die Kategorien notwendig aufeinander verwiesen sind. Und das, der Begriff der Klasse ist nicht ein sekundärer Begriff bei Marx, sondern das ist ein zentraler Begriff. Sonst kann man diesen ganzen Zyklus und diese ganze Verselbstständigung der gesellschaftlichen Reproduktion gar nicht fassen. Gut, so viel erstmal dazu. Wir haben einen verselbstständigten gesellschaftlichen Zusammenhang, der jetzt nun so aussieht: Geld, Ware, mehr Geld. Marx versucht das ja im Kapital dann auseinanderzulegen. Ich lasse das mal beiseite. Marx spricht jetzt davon, dass in diesem Prozess haben wir eben Privatproduzenten, privat isolierte Produktionseinheiten, wie ich das nenne, die aufeinanderstoßen. Und diese privat isolierten Produktionseinheiten sind erstmal die kapitalistischen Betriebe. Die müssen, da sie nur als Einzelkapitale jeweils konkret Entscheidungen treffen und existieren und es keine gesellschaftliche Organisation der Produktion gibt, das widerspricht ja der privateigentümlichen Form der Produktion, konkurrieren. Das heißt, es ist gar nicht klar, ob die 1 Million Äpfel, die ich produziere, oder die Autos, ob die jemals abgesetzt werden und ob nicht jemand anders billiger produziert und so weiter und so fort. Dieser Zusammenhang der Konkurrenz, so sagt Marx, ist die äußerliche Existenzform der inneren Gesetzmäßigkeiten der kapitalistischen Produktion und zwingt jedem einzelnen Kapitalisten, diese Imperative der kapitalistischen Produktion als äußeres Zwangsgesetz auf. Er ist da ganz unmissverständlich, dass er da sagt, dass es geht nicht um den mal mehr, mal weniger moralischen Kapitalisten, der mal mehr oder mal weniger irgendwie seine Arbeiter aus individueller Bosheit ausbeutet, sondern es geht hier darum, dass die nichts anderes tun, als ihre ökonomische Charaktermaske, ich komme darauf zurück, zu reproduzieren und von der Konkurrenz gezwungen sind, das zu tun. Also beispielsweise zu rationalisieren, wie es so schön heißt, Leute außer Arbeit zu setzen, oder wie es dann im 19. Jahrhundert noch extrem natürlich war, den Arbeitstag zu verlängern, um einen höheren Mehrwert, eine absolute Mehrwertproduktion hervorzubringen. Es ist überhaupt ganz interessant, sich das anzuschauen, wie das im 8. Kapitel des 1. Bandes von Marx gemacht wird, wie er da zeigt, wie sozusagen durch bestimmte Formen sozialer Kämpfe, die nicht nur Klassenkämpfe sind, aber auch natürlich, wie da dieser normale Arbeitstag entsteht. Und wie da die einzelnen Kapitalistenfraktionen, die einzelnen Branchen und so weiter darauf reagieren und wie die beispielsweise teilweise sogar dann darauf drängen, dass wenn in der einen Branche der Normalarbeitstag eingeführt wird, er auch in der anderen Branche eingeführt wird, damit sozusagen keine Konkurrenzverzerrung eintritt. Ja, also hier aus ihrem einzelkapitalistischen Interesse heraus, dann, wenn es diese gesetzliche Regulation gibt, dann auch darauf drängen, dass sie dann insgesamt durchgesetzt wird, damit da nicht Konkurrenzverzerrungen eintreten. Vorher ist es natürlich so, dass sie da nicht so ein großes Interesse dran hatten an dieser Regulation. Was aber Marx sozusagen generell zeigt, das ist vielleicht für diesen Zusammenhang der anonymen Herrschaft wichtig, dieser ganze Zweck der Vergesellschaftung und des gesellschaftlichen Zusammenhangs der Arbeiten. Das ist das Fundamentale und das ist das, was kein volkswirtschaftliches Lehrbuch begreift, wenn es neoklassisch argumentiert. Dieser Zweck wird durch diesen Zusammenhang, den ich jetzt nur ganz grob, fast fahrlässig dargestellt habe, durch diesen Zusammenhang der Konkurrenz unter diesen privat arbeitsteiligen und klassenspezifisch strukturierten Vergesellschaftungsbedingungen der Arbeit, wird die Produktion des gesellschaftlichen Reichtums zu einem Selbstzweck. Das heißt, es ist, wie Marx sich ausdrückt, Produktion um der Produktion willen. Und das hat keiner geplant. Also es hat sich keiner hingesetzt und gesagt, es ist doch eigentlich super, wenn wir Tauschwerte um der Tauschwerte willen anhäufen, sondern das ist ein Struktureffekt dieser Vergesellschaftungsbedingungen der Arbeit. Das heißt, das Ziel der Reichtumsproduktion im Kapitalismus ist nicht die Produktion von Gebrauchswerten. Das ist nur notwendig damit, weil Gebrauchswerte die Träger von Tauschwerten sind oder von Werten sind, letztlich von Mehrwert sind. Nein, das Ziel, und das ist sozusagen das, was der Effekt ist, ist, Mehrwert zu produzieren, um Mehrwert zu produzieren, um Mehrwert zu produzieren. Jeder Kapitalist ist gezwungen, Mehrwert zu produzieren. Er muss ihn durch die Konkurrenz letztendlich auch wieder reinvestieren, um nicht in in Rückstand zu geraten in der Konkurrenz. Er muss ihn also akkumulieren, den Mehrwert, und ist sozusagen, so schaukelt sich dieser ganze Prozess weiter hoch. Dieser Prozess heißt natürlich nicht, dass das, was in vorkapitalistischen Produktionsweisen mit so einem Reichtum geschah, nämlich Luxuskonsum, dass das nicht existiert. Also das wissen wir alle, und das kann man von mir aus auch gerne kritisieren. Natürlich fällt für die herrschenden Klassen immer ein, wie auch immer man das Verhältnis bestimmen mag, ja, wie es immer so schön heißt, ein unverhältnismäßig hoher Anteil an Tauschwerten ab und einen Lebensstil, den sich kein Lohnarbeiter normalerweise leisten kann. Das ist klar. Also für die fällt immer noch genug ab. Die müssen wir auf keinen Fall bedauern, die Kapitalisten. Aber das ist nicht mehr das Ziel der Reproduktion des materiellen Reichtums, sondern das Ziel ist in der Tat die Reinvestition des Mehrwerts, die Akkumulation des Mehrwerts, um konkurrenzfähig zu bleiben. Und das ist ein sich immer weiter hochschraubender Prozess. Das heißt, hier wird der gesellschaftliche Zusammenhang als solcher aufgehäuft, der eigentlich am Anfang so aussah, als vermittle er nur die Aneignung von Gebrauchswerten als Waren. Also Produktion um der Produktion willen, ein völlig absurder Zusammenhang, wenn man sich das mal klar macht. Ich sagte deswegen, das wird in volkswirtschaftlichen Lehrbüchern nicht erkannt, weil da werdet ihr auf den ersten Seiten immer diese Definition sehen, dass es bei Güterproduktion um die Befriedigung der Bedürfnisse gehe. Und das ist genau der Skandal sozusagen, den Marx aufweist, dass durch diese Verselbstständigung der Produktion, durch die spezifischen Bedingungen, unter denen materielle Produktion stattfindet, noch nicht mal nur noch für ihr Luxuskonsum einiger weniger herrschender Mitglieder der herrschenden Klasse produziert wird, sondern dass ein Prozess ist, der eigentlich nur noch das Rad am Laufen hält, damit die materielle Reproduktion überhaupt existiert. Ja, man muss mehr Arbeit für andere leisten, man muss Mehrwert hervorbringen, damit man überhaupt sein Leben fristen kann als lohnarbeitender Mensch. Und man muss als Kapitalist, wenn man Kapitalist bleiben will, diese Maschine am Laufen halten, das heißt reinvestieren, streichen und von mir aus auch Leute entlassen, wenn es gerade passt. So viel erstmal dazu. Also das ist sozusagen der grundlegende Zusammenhang, die grundlegende Idee, dass der Reichtum hier zum Selbstzweck geworden ist, so eine Art Hamsterrad. Und in diesem Hamsterrad stecken in der Tat nicht nur die Arbeiter oder die Leute, die keine Produktionsmittel besitzen, sondern auch die Kapitalisten. Ich zitiere mal kurz Marx. Ja, also dieser verselbstständigte gesellschaftliche Zusammenhang, der, Zitat, so den Kapitalisten von einer anderen Seite ganz ebenso sehr unter der Knechtschaft des Kapitalverhältnisses erscheinen lässt als den Arbeiter. Ja, natürlich ist das eine Knechtschaft, die man sich versüßen kann, mehr oder weniger, aber es ist immer noch genau, und das ist genau das, was mit anonymer Herrschaft oder dieser subjektlosen, verselbstständigten Herrschaft gemeint ist. Ja, also sowohl Kapitalisten als auch Arbeiter, sowohl Produktionsmittelbesitzer als auch Nichtbesitzer sind unter diese Imperative gestellt, solange sie diese Gesellschaft am Laufen halten wollen oder solange diese Gesellschaft am Laufen gehalten wird. Das wäre sozusagen ein wichtiger Punkt. Ich komme zum zweiten Teil. Ich will es auch nicht zu lang machen, weil ich hier unglaublich friere und ihr wahrscheinlich auch. Zum zweiten Teil. Erstmal, also ich habe sehr stark jetzt von dem sachlichen, von dem gesellschaftlichen Verhältnis der Sachen gesprochen, will jetzt so ein bisschen auf das sachliche Verhältnis der Personen kommen. Also ich habe ja jetzt eher vom Reichtum gesprochen, von den Zwängen und so weiter. Da ist schon eine Kategorie sehr wichtig, die sozusagen die vermittelnde Kategorie ist zwischen der Reichtumsproduktion, der ökonomischen Betrachtung und sozusagen der Frage der Subjekte. Und da ist es, das ist die Kategorie der Charaktermaske von Marx. Die Charaktermaske, die ist im Grunde genommen eine Kategorie für gesellschaftlich produzierte Verhaltensnötigungen oder Verhaltenszwänge. Für die, wenn man so will, strukturelle Determination des Verhaltens der Menschen unter diesen Vergesellschaftungsbedingungen ihrer Arbeit in der privateigentümlich verfassten Gesellschaft. Das heißt, Charaktermasken sind bestimmte Verhaltensanforderungen, Rollen, wenn man so will, die Menschen erfüllen müssen, wenn sie in dieser Gesellschaft sich unter diesen Bedingungen des Reichtums reproduzieren wollen oder müssen. Ne? ob sie das wollen oder nicht, das spielt erstmal individuell keine große Rolle. Also diese strukturelle Determination, beispielsweise wenn ich Verkäufer bin oder Verkäuferin bin, dann muss ich mich in einer bestimmten Weise verhalten, damit ich das Zeug den Leuten aufschwatzen kann. Ich werde natürlich nicht im Zweifelsfall die Wahrheit über den Gebrauchswert sagen, den ich da verkaufe, sondern das muss der wichtigste Gebrauchswert von allen sein. Na, das ist eine bestimmte Form der Charaktermaske, die man aufsetzen muss. Ich muss sozusagen als Käufer, Verkäufer, habe ich eine bestimmte Charaktermaske, eine bestimmte mir vorgegebene Verhaltensweise, die ich erfüllen muss, wenn ich mich in dieser Tauschgesellschaft am Leben erhalten will. Diese Charaktermaske, dieser Begriff ist sozusagen ein Begriff für das soziale Verhältnis zwischen Menschen unter der Bedingung, dass sie gesellschaftliche Sachen repräsentieren. Ja, also die Menschen treten vermittelt ja über ihre Arbeitsprodukte in ein gesellschaftliches Verhältnis und das ist das Wichtige bei der ganzen Sache, sie repräsentieren dabei ihre Arbeitsprodukte. Das bedeutet, wenn ich etwas verkaufen will, dann bin ich sozusagen Repräsentant dieses zu verkaufenden Gegenstandes und derjenige, der den Gegenstand kaufen will, interessiert sich auch überhaupt nicht für meine Person, beziehungsweise selbst wenn er das tut, ist das für das ökonomische Verhältnis irrelevant. Ja, also das ist zumindest erst einmal, ist das ökonomische Verhältnis eine Abstraktion von der konkreten Person des anderen. Das kann natürlich verkaufsförderlich sein, ne? Das kennt man ja auch alles, aber prinzipiell steckt hinter dem ökonomischen Verhältnis zwischen 20 Ellen Leinwand und einem Rock oder dann einem Pfund Gold oder dann später der Währung, steckt nicht nochmal ein menschliches Verhältnis. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Das heißt, dass hier tatsächlich die Menschen nur insofern ökonomisch gelten, als dass sie Repräsentanten ihrer Waren sind und als solche agieren. Dieser Zusammenhang ist ein Zusammenhang, der auf der einen Seite eben diese Verhaltensaufnötigung bringt, die sehr variabel sind. Also wenn ich Arbeiter bin, dann muss ich erstmal zusehen, dass ich meine Arbeitskraft ordentlich teuer mache durch Universitätsstudium oder was auch immer. Das funktioniert ja auch nicht mehr. Und dann muss ich sie verkaufen. Dann bin ich eben Verkäufer, muss sie anpreisen. Dann werde ich aber im Produktionsprozess eine andere Charaktermaske aufsetzen. Dann bin ich nämlich dem tatsächlich auch erstmal dem Willen desjenigen, dem ich die Arbeitskraft verkauft habe, untergeordnet. Ja, also der hat ja meine Arbeitskraft gekauft und der wendet sie jetzt an für einen bestimmten Zweck, den nicht ich gesetzt habe, sondern dieser Produzent, dieser kapitalistische Produzent. Dieser kapitalistische Produzent wiederum ist natürlich durch die Konkurrenz genötigt, irgendein Produkt hervorzubringen, das sich auch verkaufen lässt. Also der Wille des einen ist dem Willen des anderen durchaus untergeordnet. Wenn wir die Tauschsphäre verlassen und die Arbeitssphäre uns anschauen, ja, das weiß ja jeder und jede, die mal gearbeitet hat als Lohnarbeiterin. Aber der Wille derjenigen, die da sozusagen die Lohnarbeit organisieren und die Kapitalisten sind, die sich den Mehrwert aneignen, ist selbst wiederum durch die Marktimperative ebenfalls bestimmt. Und da haben wir wieder dieses Moment der Verselbstständigten, der anonymen Herrschaft. Was man aber auf keinen Fall unberücksichtigt lassen darf, ist, dass selbst wenn anonyme Herrschaft, wie ich nur andeute ja, ein Verhältnis ist, in dem alle Willen aller Menschen und alle ihre Zwecke diesen merkwürdigen Selbstzweck der Reichtumsvermehrung als Abstraktionsanhäufung, wenn man so will, untergeordnet ist, also dass die Struktur tatsächlich herrscht. Es herrscht eine Abstraktion. Der Wert, dass diese Abstraktion, die in diesem Tauschverhältnis hervorgebracht wurde, das heißt noch lange nicht, dass es nicht dennoch Verhältnisse gibt, in denen auch Herrschaft sich so ausdrückt, dass der Wille eines Menschen dem Willen eines anderen Menschen untergeordnet ist. Das heißt, mit dieser anonymen Herrschaft ist nicht dieses Verhältnis der direkten Unterordnung verschwunden, aber es nimmt eine vermittelte Form an. Ja, diese vermittelte Form ist im Falle von Arbeiter und Kapitalist der Arbeitsvertrag. Und das ist nun ein wichtiger Punkt in Bezug auf Charaktermaske und auf Abstraktion. Also die Menschen sind zueinander als Repräsentanten von Waren, verhalten sie sich. Und in diesem Zusammenhang, und das ist durchaus etwas, was ich auch von anderen Gesellschaften unterscheidet, dass die Menschen hier in diesem Tauschverhältnis eben als Repräsentanten dieser Waren sich anerkennen müssen. Das heißt, Marx sagt, sie müssen sich als Privateigentümer anerkennen, damit überhaupt getauscht wird, und nicht etwa geraubt wird. Das heißt, wenn wir eine Tauschgesellschaft haben und wenn die Aneignungsprozesse über Tausch stattfinden und auch die Ausbeutungsprozesse erstmal über Tausch vermittelt werden, dann müssen die Menschen, damit getauscht wird, damit dieses ökonomische Verhältnis überhaupt existieren kann, sich wechselseitig in ein bestimmtes Willensverhältnis zueinander setzen. Und dieses Willensverhältnis ist das Rechtsverhältnis. Dieses Rechtsverhältnis zeigt sich im Vertrag. Und in diesem Vertrag zeigt sich, dass sich die Menschen als freie und gleiche Privateigentümer ihre Waren anerkennen müssen, um damit überhaupt getauscht wird. Als Privateigentümer ist klar, weil wenn ich den anderen nicht anerkenne, dass der andere über seine Ware verfügt, die er mit meiner austauschen will, dann wird nicht ausgetauscht, sondern ich nehme mir einfach die Ware, dann wird geraubt. Gleichheit, ja, wir sind Repräsentanten unserer Waren und es muss ein Warentausch sein und das muss ein Tausch von Äquivalenten sein. Gleichheit, weil es funktioniert nur so, ich gebe, du gibst. Und nur so funktioniert Tausch und nicht einseitig, sondern dann haben wir wieder Raub. Also die Bestimmung der Gleichheit, gleichermaßen Warenbesitzer, und die Bestimmung der Freiheit. Freiheit in einem natürlich reduzierten Sinne, ich nenne es privatautonome Freiheit, das heißt, jeder darf verfügen über sein Produkt, was er sein eigen nennt, er darf es auch wegschmeißen, er darf es auch konsumieren, er muss es ja nicht tauschen, er ist auch nicht gezwungen, bei mir zu tauschen, er kann bei jedem Beliebigen tauschen, wenn es ihm gelingt. Also er hat sozusagen Wahlalternativen. Er ist nicht persönlich abhängig von mir. Also ich kann ihm nicht vorschreiben, bei mir zu tauschen, dann hätten wir auch letztendlich kein Tauschverhältnis mehr. Also wir haben hier Handlungsalternativen, Wahlfreiheit in einem gewissen Spektrum. Das ist die privatautonome Freiheit, die mit einem emphatischen Sinn von Freiheit überhaupt nichts zu tun hat. Das ist ja ein wichtiger Punkt. Der Marx sagt ja, es sei der größte Irrtum zu glauben, dass die freie Konkurrenz die letzte Entwicklung der menschlichen Freiheit sei. Das ist genau das, was man mit Neoliberalismus oder Liberalismus definieren kann. Genau der Liberalismus hat einen einzigen Freiheitsbegriff und das ist der Begriff Abwesenheit von persönlichem Zwang. Also, dass mein Wille nicht direkt durch den Willen eines anderen gebrochen wird. Einen anderen Freiheitsbegriff kennt der Liberalismus nicht. Und das bedeutet, das ist sozusagen das einfach nur das spiegelbildlich verkehrte Bild der personalen Herrschaft im Feudalismus, wo der Wille eines anderen den Willen eines anderen, des einen den Willen des anderen bricht, also personale Herrschaft. Aber jeden anderen Freiheitsbegriff, der darüber hinausgeht, der beispielsweise die selbstbewusste Gestaltung des gesellschaftlichen Zusammenhangs betrifft, so einen Freiheitsbegriff kennt der Liberalismus nicht und er will ihn nicht kennen, weil er ihn für totalitär hält. Also, das ist sozusagen der einzige Inhalt. Dieser Freiheitsbegriff ist aber tatsächlich gegeben und ist ein reales Moment innerhalb dieses Tauschprozesses. Das ist wichtig, dass Marx das betont. Es ist auch wichtig, gegen die marxistische Tradition das zu betonen, weil wenn ihr euch beispielsweise Lenin und die marxistisch-leninistische Tradition anschaut, dann werdet ihr immer wieder finden, diese Freiheit und Gleichheit ist ja Lüge, Betrug, Schein, bloße Ideologie. Und das ist etwas, was Marx von Lenin unterscheidet, dass er sagt, nein, das ist kein Schein, das ist eine reale Bestimmung der Menschen als Tauschsubjekte. Die sind da frei, gleich und Privateigentümer ihrer Waren. Das heißt noch nicht viel Schönes für die Menschen, aber es ist immerhin das. Und das ist ein Freiheitsgewinn, das sagt Marx auch ganz deutlich, gegenüber der persönlichen Abhängigkeit in vorkapitalistischen Produktionsverhältnissen. Andererseits, und das darauf werde ich noch eingehen, heißt es auch, dass die Menschen dafür umso mehr, wie er sich ausdrückt, der Zufälligkeit überantwortet sind. Und damit meint er dann letztendlich den Marktprozessen direkt ausgeliefert sind. Während es vorher eben noch die Subsistenzmöglichkeiten gab oder bestimmte Schutzrechte und ähnliche Dinge, die sozusagen vorhanden waren mit der persönlichen Ausbeutung. Also dieses Verhältnis, Tauschverhältnis bringt, also das gesellschaftliche Verhältnis der Sachen bringt ein sachliches Verhältnis der Personen hervor. Das ist dieses sachliche Verhältnis. Der andere gilt nur als Repräsentant seiner Ware. Das heißt aber, dass er die Eigenschaft von freiem, gleichen und Eigentümer seiner Ware hat, die er da anbietet. Da könnte man jetzt nun zeigen, und das werde ich nicht im Einzelnen machen, Da könnte man nun zeigen, dass diese wechselseitige Anerkennung zwar eine notwendige Implikation des Tauschs ist, aber aufgrund der Konkurrenzsituation, unter der diese Eigentümer stehen, also wiederum diese nicht organisierte Produktion, die dazu führt, diese privat produzierenden oder privaten Produktionsbedingungen, führt dazu, dass wir sozusagen, dass die Warenbesitzer eher die Tendenz haben zu sagen, ja, das ist zwar das Mittel, um an die anderen, um an das Geld des anderen ranzukommen, dieser Tausch, oder an sein Gut oder an seine Ware, aber das ist für mich natürlich nur ein Mittel zum Zweck. Es ist nicht der Zweck der Vergesellschaftung, diese Form des Tauschs, sondern wenn es geht, mache ich es auch ohne Tausch. Ja, und das ist sozusagen das nennt Marx die Allgemeinheit der selbstsüchtigen Interessen, wobei die selbstsüchtigen Interessen eben systemisch vermittelte sind. Das heißt, diese selbstsüchtigen Interessen sind nicht anthropologisch vorgegeben, sondern das ist die Situation, in die die Menschen hineingestellt sind als konkurrierende Privateigentümer. Ja, diese selbst da entstehen notwendigerweise, um zu überleben, diese selbstsüchtigen Interessen. Ob die Menschen jetzt gut sind oder böse, spielt da überhaupt keine Rolle. Sie sind dazu gezwungen, das zu tun. Ja, also die englischen Fabrikarbeiter an den mechanischen Webstühlen, die sind dazu gezwungen, ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Und dass die durch die mechanischen Webstühle jetzt irgendwie indische Leute oder dann Dampfwebstühle dann irgendwelche indischen Weber zu Hunderttausenden verhungern lassen, das ist natürlich nicht ihre direkte moralische Schuld. Ne? Das ist eben der systemische Effekt der Konkurrenz, der dazu führt, dass eben das englische Tuch dann in Indien verkauft wird und die da unten nicht mehr produktiv arbeiten können, ne? Weil sie eben das nicht sozusagen auf der produktiven Ebene hinkriegen. Also wir haben sozusagen hier einen Widerspruch, und dieser Widerspruch wird moderiert oder wird sozusagen in eine Bewegungsform gebracht durch den Staat. Das heißt, der Staat ist, das alles unterstellt, dass wir diese Tauschgesellschaft haben, ist nichts anderes als die Bewegungsform der Widersprüche der Situation des Warentauschs oder der Warenproduzenten. Das bedeutet, der Staat setzt sozusagen an dieser widersprüchlichen Interessenstruktur an. Also die widersprüchliche Interessenstruktur heißt, wenn ich ein Mensch bin, der in einer Tauschgesellschaft sein Leben fristen will, muss ich natürlich dafür sein, dass diese Tauschgesetze, die Aneignungsgesetze des Tauschs anerkannt werden. Freiheit, Gleichheit, Eigentum. Andererseits interessiert mich dieses Aneignungsgesetz nicht direkt, sondern nur das Geld des anderen. Oder der Profit oder was auch immer. Es ist nicht davon abhängig, ob ich Kapitalist oder Arbeiter bin. Das ist bei allen so. Und deswegen verletze ich doch am liebsten, wenn es geht, diese Aneignungsgesetze. Der Staat bringt das in eine Bewegungsform. Er löst diesen Widerspruch also nicht, sondern er lässt ihn sich bewegen, wie Marx sagt, indem er die Inkarnation der sozusagen des allgemeinen Willens der Warenbesitzer als besondere Instanz ihnen gegenüber ist. Das heißt, der Staat setzt diese Anerkennung der Aneignungsgesetze des Warentauschs den einzelnen Warenproduzenten gegenüber notfalls mit Gewalt durch. Also er ist die Inkarnation ihres eigenen allgemeinen Willens als besondere Instanz gegenüber ihnen als besonderen Instanzen. Hier haben wir einen allgemeinen Willen, und das ist das Interessante in Bezug auf anonyme Herrschaft. Das heißt, wenn der Staat das macht, das heißt, wenn der Staat einer Tauschgesellschaft ist, und es kann nur eine Tauschgesellschaft geben, wenn es einen Staat gibt, der diese Tauschverhältnisse garantiert, indirekt. Also in dem Sinne, wenn du dich nicht an die Aneignungsgesetze hältst, dann werden dir Leben, Freiheit oder Eigentum entzogen. Diese Form prägt sich auch dem Staat auf, also diese abstrakte Form, diese Form des allgemeinen Willens, des allgemeinen Interesses, der Anerkennung als freie und gleiche Privateigentümer, als Repräsentanten der Waren und so weiter, trägt sich auch dem Staat auf. Das heißt, der Staat muss mit bestimmten, auf einer ganz grundstrukturellen Ebene wohlgemerkt, muss mit abstrakt allgemeinen Normen herrschen, die ohne Ansehen der Person gelten. Das ist ein wichtiger Punkt. Der Staat muss eine außerökonomische Zwangsgewalt sein, weil wenn er eine ökonomische Zwangsgewalt wäre, gäbe es wieder keinen Tausch, sondern einen Raub, dann wäre der Staat eben ein großer Räuber. Und er muss eine öffentliche Gewalt sein, das heißt, er muss eine Gewalt sein, die sich an alle gleichermaßen richtet und die keinem gehört. Und das ist ein wichtiger Punkt, der mit anonymer Herrschaft elementar verbunden ist. Hier setzt sich sozusagen die Form der anonymen Struktur der sachlichen Vermittlung der Produzenten im Staat fort, oder diese Form reproduziert sich dort notwendigerweise in dem Sinne, dass wie Weber sich ausdrückt, dass die verwaltenden oder die verwaltenden Instanzen, die Menschen, die sozusagen das Herrschaftspersonal im Staat jetzt nun darstellen, von dem Privateigentum an den Herrschaftsmitteln enteignet sind. Ja, also das ist eine wichtige Unterscheidung zu vorkapitalistischen Produktionsweisen. Hier sind nämlich die ökonomisch Herrschenden, zugleich auch politisch herrschend in dem Sinne, dass ihre Herrschaftsgewalt von ihnen als Privateigentum betrachtet wird und auch gelebt wird. Ja, also der Feudalherr, der ist zugleich beispielsweise Richter auf seinem Gebiet, oder beispielsweise die Leute, die Ämter unter Ludwig XIV. Im Absolutismus bekleiden, ne, da denkt man ja Absolutismus, ne, zentralstaatlich, alles Unsinn, die sind Privateigentümer ihrer Ämter. Ne. Unter Ludwig XIV. Konnte man ganze Regimenter kaufen, konnte man Ämter kaufen, die beispielsweise irgendwie Rechtsprechung oder Steuererhebung oder sonst etwas betrafen. Also so dass dieser Ludwig XIV. Einer der ohnmächtigsten Herrscher überhaupt war in der Geschichte, wenn man es mal ein bisschen überzieht, weil er sozusagen diese ganzen Herrschaftsmittel sind alle verkauft worden. Die waren Privateigentum. Dieser personale Herrschaftsbesitz, ja, das meine ich damit. Dieser personale Herrschaftsbesitz ist aber auch legitim. Ne? Also in dieser Gesellschaftsformation ist es legitim, dass man eben in seinem eigenen Namen ein Regiment beherrscht und in Gang setzt. Oder natürlich in Bezug auf Ludwig XIV., das nennt man dann verallgemeinerte personale Herrschaft, dass im Namen des Königs Recht gesprochen wird und nicht im Namen des Gesetzes. Und das ist der zentrale Unterschied. Das ist der Unterschied, den die bürgerliche Rechtsphilosophie erkennt und die beispielsweise bei Immanuel Kant auf den Punkt gebracht hat, wenn er davon spricht, in seiner Gesellschaft, in dieser warentauschenden Privateigentümergesellschaft existiert eine Selbstherrschaft des Gesetzes. Das klingt erstmal idealistisch, aber was er damit meint, ist genau das, dass nämlich es eine Enteignung des personalen Herrschaftsbesitzes gibt. Das heißt, wenn jemand Herrschaft ausübt, und das sind natürlich immer noch Menschen, ist ja klar, die Herrschaft übt sich nicht als Abstraktum aus, ja, sondern das sind Menschen, die einen ins Gefängnis stecken, wenn man stiehlt beispielsweise. Aber diese Herrschaft wird nicht mehr im Namen des Königs ausgeübt, sondern im Namen des Gesetzes. Und das ist keine Ideologie, das ist Wahrheit. Im Namen des Gesetzes, weil das Gesetz ist die politische Form der Herrschaft der realen Abstraktion Wert und Kapital. Das ist die adäquate Form, in der diese Herrschaft der Abstraktion auf der ökonomischen Ebene überhaupt stattfinden kann. Also Herrschaft des Gesetzes, das ist sozusagen eine Rationalisierung, wie die bürgerliche Ideologie sagt, der Herrschaft, eine Depersonalisierung der Herrschaft. Und hier herrscht das Gesetz. Hier herrscht sozusagen die Exekutionsform der Aneignungsgesetze des Warentauschs. Und die richtet sich an alle gleichermaßen, ohne Ansehen der Person, zumindest grundstrukturell. Natürlich, damit wir uns nicht falsch verstehen, ist es natürlich nicht so, dass das faktisch deswegen immer so sein muss. Aber es muss eine Tendenz dazu geben in dieser Gesellschaft, eine grundstrukturelle Tendenz, weil sonst eine Warentauschgesellschaft nicht systematisch aufrechterhalten werden kann. Und das ist nun der Punkt, der dazu führt, dass wir jetzt mal sozusagen auf die andere Seite gehen. Ich denke, ich belasse es einfach mal erstmal mit diesen beiden Ebenen, also abstrakte Herrschaft, anonyme Herrschaft, eine Abstraktion auf der ökonomischen Ebene, die sich verselbstständigt und diese merkwürdige Form von Aufhäufung von abstrakten Tauschwerten um der Aufhäufung der abstrakten Tauschwerte willen hervorbringt, die bestimmte aufgrund der Grundstrukturen, das heißt einen strukturellen Zwang zu bestimmten Verhaltensweisen, Konkurrenz, und so weiter hervorbringt, bestimmte Verhaltensweisen als Käufer, Verkäufer, Kapitalist, Arbeiter und so fort, also diese Charaktermasken und auf der anderen Seite eben die rechtlich-politische Form der ganzen Angelegenheit in dem Sinne der Rechtsgleichheit, der Freiheit auf der Ebene der Zirkulation, des Austauschs, der Anerkennung als Privateigentümer und der staatlichen Garantie dieser Angelegenheit, die dem Staat selbst eine bestimmte Form aufnötigt. Das ist sozusagen der idealtypische Zusammenhang, wenn man so will, zwischen dieser Herrschaft der Abstraktion auf der ökonomischen und auf der politischen Ebene. Das bedeutet natürlich nicht, und das ist eine ganz wichtige Einsicht beispielsweise von Theoretikern wie Thomas Hobbes, dass dann der Staat nichts anderes als das Gesetz sei und dass der Staat nicht auch Dinge tun kann, die vielleicht den Warenbesitzern und den Warentausch gar nicht gut tun, dass der Staat sich nicht auch verselbstständigen kann in einer ganz anderen Hinsicht, beispielsweise, dass hier unmittelbare Gewalt herrscht, dass es möglich ist, diese Gewaltkonzentration, das hatte ich noch vergessen, wir haben es ja im modernen Staat mit einem Gewaltmonopol zu tun, ja, die unmittelbaren Produzenten, alle Produzenten sind von Gewaltmitteln enteignet, auch das Herrschaftspersonal hat keine Gewaltmittel inne. Ja, Gewalt darf nur im Namen des Gesetzes gegen Gesetzesbrecher ausgeführt werden. Also wir haben es hier mit einer Depersonalisierung des Herrschaftsbesitzes und mit einer Monopolisierung der Gewalt zu tun. Also wenn ihr euch mal den Feudalismus anguckt, da kann man von einer Monopolisierung der Gewalt nicht reden und auch nicht im Absolutismus. Dieses Gewaltmonopol hat natürlich eine unglaubliche Macht im Gegensatz zu dieser Gewaltzerstreuung, beispielsweise von Grundherrschaften, also man kann gar nicht von einem feudalen Staat reden, man müsste eigentlich von einer Kette von Grundherrschaften reden, die alle selber Gewaltbesitz haben. Das ist die Aneignungsform des Mehrprodukts, dass man Gewaltmittel innehat. Das ist da ganz notwendig. Diese Gewaltkonzentration kann natürlich auch dazu führen, dass der Staat, weil das ist ja kein Automatismus, ne, da sagen wir ja nicht, es ist ja nicht sozusagen programmiert, dass der Staat auch Dinge tut, die eben nicht für die Warenbesitzer günstig sind, auch vielleicht für die ganze Warenproduktion nicht günstig ist. Das heißt, es kann das Gewaltmonopol durchaus auch so dann angewendet werden, dass es zu einer Raubökonomie wiederkommen kann. Und das in extremster Form, in extremerer Form als früher, weil wir hier eben eine viel höher konzentrierte Macht haben. Das Ganze müsste man auch noch rechtstheoretisch betrachten. Das heißt, die Frage, kann es denn überhaupt etwas anderes geben als absolute Souveränität? Das heißt, ein Souverän, der zwar die Gesetze macht, aber nicht den Gesetzen unterworfen ist. Das ist ja die Frage von Thomas Hobbes und er verneint die These und das tut er zu Recht. Das wäre noch meine eigene Diskussion. Es gibt natürlich sowas wie die Idee des Rechtsstaates. Das heißt, der Staat hält sich an die von ihm selbst erlassenen Gesetze. Und das ist das Interessante bei Hobbes, der spricht dann von einer funktionalen Verpflichtung des Staates darauf. Und das ist ein wichtiger Punkt. Das heißt, wenn der Staat bürgerlicher Staat bleiben will, dann sollte er funktional dieser ökonomischen Form der Freiheit und Gleichheit irgendwie verpflichtet sein. Er ist aber nicht rechtlich verpflichtet, weil er bringt das Recht ja hervor. Und wenn er rechtlich verpflichtet wäre, dann bräuchte es noch einen Staat, der garantiert, dass dieser Staat sich an das Recht hält. Und wenn es noch einen Staat gäbe, müsste es noch einen Staat geben, der darauf achtet, dass dieser Staat nicht wiederum das Recht überschreitet, was er für die anderen garantiert und so weiter und so fort. Also der Regress der Souveräne, der steckt notwendigerweise im modernen Staat. Die absolute Souveränität ist der Preis, den die Warenbesitzer zahlen müssen, um ihre Existenz als Warenbesitzer fristen zu können. Das ist die Erkenntnis von Hobbes. Die kann man auch durch Gewaltenteilung nicht aufheben. Die kann man auf jeden Fall politisch versuchen zu moderieren durch Gewaltenteilung, aber man kann sie auf der grundrechtlichen Ebene nicht aufheben. Das wäre zumindest meine These. Also hier haben wir sozusagen schon einen Punkt, wo man sagen kann, wir haben zwar anonyme Herrschaft, ja, und ich habe ja auch abstrahiert davon beispielsweise, dass diese Garantie der Privateigentümer als freie und gleiche unter der Bedingung des Eigentums einiger an Produktionsmitteln und Nicht-Eigentums der anderen natürlich auch soziale Ungleichheit, diese Klassenstruktur notwendig mitreproduziert. Das aber insofern, als der Staat sich neutral allen gegenüber gleich verhält. Er braucht gar nicht sich irgendwie parteiisch zu verhalten, sondern indem er sich an alle gleichermaßen richtet, als Privateigentümer und ihr Privateigentum garantiert, reproduziert er auch die sozialen Ungleichheiten mit und reproduziert die ganze Kapitalform mit, die ganzen Krisenformen und so weiter. Also der neutrale Staat ist eben der Staat, der genau diese Kapitalform reproduziert und diese Herrschaftsform des Kapitals. Das habe ich jetzt nur, um es nochmal nachzuschieben, damit das nicht so schiedlich-friedlich klingt mit der Freiheit, Gleichheit und dem Eigentum natürlich. Das ist sozusagen ein Punkt, in dem hier wiederum die so eine Art Selbstgefährdung dieser anonymen Herrschaft stattfindet und in dem ein notwendigerweise ein Einfallstor für personale Herrschaft auch innerhalb des Kapitalismus ist. Wie gesagt, wenn sich das allgemein durchsetzt, kann man nicht mehr letztendlich von Kapitalismus sprechen oder einer Tauschgesellschaft. Aber es ist das Einfallstor, dass die Instanz, die diesen Tausch garantieren soll, zugleich auch die Macht hat, diese gesamte Struktur zu zerstören. Und das meine ich nicht nur im emanzipatorischen Sinne, sondern im Sinne einer regressiven Bewegung. Als letzten Punkt will ich vielleicht noch apropos regressive Bewegung auf einen Punkt hinweisen, der in einem Anschluss an Marx von der kritischen Theorie erwähnt wurde, der sich nochmal auf diese Charaktermasken und auf diese Situation des bürgerlichen Subjekts richtet. Hier geht es ja darum, das hatte ich ja beschrieben, dass die Menschen im Kapitalismus in der Tat im Vergleich zu vorkapitalistischen Produktionsweisen ein höheres Maß an Freiheit und Gleichheit genießen, in dem Sinne, dass sie Tauschalternativen haben, dass sie nicht persönlich abhängig sind in der Produktion, sozusagen bei wem ich produziere, dass sie als gleiche Privateigentümer anerkannt werden und so fort. Aber diese Situation, das ist sozusagen, bringt trotzdem ein Dilemma hervor. Das ist das, was in der kritischen Theorie dann ausgearbeitet wird. Wir haben nämlich, und das sagte Marx schon ja deutlich, auf der einen Seite haben wir nun ein freigesetztes Individuum, wie er sich ausdrückt, ja, nicht mehr direkt personaler Herrschaft unterworfen. Auch hier eine Fußnote, natürlich gibt es die personale Herrschaft noch lange in der Privatsphäre, ne, und zwischen Mann und Frau beispielsweise. Und zwischen Kindern und Eltern, das ist aber nochmal ein anderer Punkt, also nicht in der ökonomischen Ebene, über die ich jetzt gerade rede. Es gibt sozusagen diese Freiheit und Gleichheit, das ist ein Fortschritt gegenüber dem Freiheitsfortschritt gegenüber vorherigen Gesellschaftsformationen. Es kommt die Idee auf des Menschenrechts auf Eigentum, des Menschenrechts auf Freiheit und Gleichheit oder auf gleiche Freiheit. Das ist ein Spezifikum der modernen kapitalistischen Gesellschaft. Aber wir haben sozusagen das Problem des bürgerlichen Subjekts. Auf der einen Seite ist es nun verantwortlich für seine materielle Reproduktion. Es ist ja nicht mehr in diese starre personale Abhängigkeit eingebunden. Auf der anderen Seite ist aber das Problem, dass diese Freiheit eben nur eine liberale Freiheit ist. Und eine liberale Freiheit schert sich einen Scheißdreck darum, ob die Leute auch die selbstbewusste Gestaltung ihrer materiellen Reproduktion hervorbringen können. Und genau das ist das Problem der kritischen Theorie zufolge. Wir haben zwar ein Subjekt, das auf der einen Seite diese negative liberale Freiheit erstmal hat, frei von persönlicher Abhängigkeit, aber das Subjekt hat nicht die Freiheit zur selbstbewussten Gestaltung und koordinierten Gestaltung seiner eigenen Lebensbedingungen. Diese Freiheit, die auf der einen Seite vorhanden ist, ist auf der anderen Seite das, was man heute Prekarität nennt. Ja, also die einfache Tatsache, dass ich noch so sehr selbstverantwortliches Subjekt sein kann, meine Arbeitskraft teuer gestalten kann, 50 Sprachen sprechen kann und wenn aber eine ökonomische Krise kommt, dann kann es gut sein, dass ich trotzdem auf der Straße liege, dass ich trotzdem meine materielle Reproduktion nicht sichern kann und in diesem Heer der Arbeitslosen lande und dass es mir vielleicht dann dreckiger geht als vorher. Also diese Form der Unsicherheit, die notwendigerweise mit dieser Form der liberalen Freiheit verbunden ist, liberal jetzt wirklich bezogen auf diese Freiheit der Tauschsubjekte, die ist sozusagen eine dilemmatische Situation. Also wenn ich die habe, ja, das ist schön, aber mir bleibt nur übrig, dass ich die zugleich mit der Prekarität nehme. Und diese Prekarität, das ist die Idee der kritischen Theorie, die führt dazu, dass man sagt, okay, ich bin einerseits verantwortlich, andererseits habe ich aber keine Kontrolle über meine Lebensbedingungen. Ich bin beispielsweise nicht Produktionsmittelbesitzer oder wenn ich Produktionsmittelbesitzer bin, dann bin ich der Konkurrenz ausgeliefert. Ich kann ja auch als Kapitalist die Segel streichen müssen, obwohl es mir dann immer noch besser geht als den anderen. Also ich habe sozusagen die Verantwortung, aber ich habe keine Kontrolle über die Bedingungen der materiellen Reproduktion. Die gibt es nur im Kommunismus, die vernünftige Kontrolle über die materielle Reproduktion in einem freiheitlichen Sinne. Da es den aber nicht gibt, haben wir sozusagen jetzt die Möglichkeit, ja, diese Freiheit müssen wir hinnehmen. Das sagen uns die Liberalen. Wenn ihr die nicht wollt, dann kommt der Totalitarismus. oder es kommt sozusagen die regressive Unfreiheit, kommt dann. Oder es bleibt dem Subjekt noch was anderes übrig. Ja, man kann ja sagen, okay, diese Freiheit ist da, diese privatautonome Freiheit, die zugleich Prekarität bedeutet, dann schaffe ich die doch ab oder ich erweitere diese Freiheit in gesellschaftliche Freiheit, so dass ich nämlich die Möglichkeit habe, meine mit zusammen mit anderen, die als gleichberechtigte Menschen angenommen werden, meine materielle Reproduktion zu sichern. Das, auf die Idee kann man kommen, muss man aber nicht kommen. Und es ist natürlich auch mit einem gewissen Unlustfaktor verbunden, für den Kram zu kämpfen, wie vielleicht die eine oder die andere hier weiß in diesem Raum. Es gibt auch noch die andere Möglichkeit, das sagt Adorno zumindest, das Verdrängen dieser Ohnmacht oder der Ursachen dieser Ohnmacht, und ein sozusagen ein Versuch einer kompensatorischen Bedürfnisbefriedigung, die dazu führt, dass man eben vor der Freiheit flieht. Ja, also dass man in die Unfreiheit bewusst flieht. Die Unfreiheit im Sinne einer autoritären Bewegung, die einem zweierlei versprechen muss und die das auch in der Regel tut, nämlich einerseits Schutz zu versprechen und auf der anderen Seite Macht zu versprechen. Weil ich werde ja als kleines Würstchen im Warentausch, einerseits muss ich mich aufpumpen, ne, ich muss narzisstisch sozusagen mich selbst mit Libido besetzen, wie er Freud sagt. Ich muss mich ganz toll finden und fühlen und mich auch so verkaufen. Auf der anderen Seite werde ich, wenn mir das nicht gelingt, eben als armes Würstchen dastehen und meine narzisstische Kränkung erfahren. Und wenn ich nun aber jetzt wenn ich eine Ersatzbefriedigung suche, dann kann mir das diese autoritäre Instanz gewähren. Natürlich keinen individuellen Narzissmus, sondern einen kollektiven Narzissmus. Die Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Und diese Gruppe muss natürlich stark und mächtig sein und besser als die anderen sein. Und diese Gruppe muss mir Sicherheit versprechen. Die muss ein ontologischer Anker sein. Das ist wichtig, weil diese Gruppe und diese Zugehörigkeit ja nicht nochmal die Prekarität reproduzieren darf, vor der ich gerade fliehe. Und dazu eignet sich natürlich am besten so etwas wie Blut und Boden, Rassenzugehörigkeit, Nationszugehörigkeit etc. Also das ist nur ganz kurz angedeutet, das ist eine Argumentation, die sozusagen zeigt, von der kritischen Theorie her zeigt, dass diese Situation des bürgerlichen Subjekts, dieser anonymen Herrschaft unterworfen zu sein, den Mechanismen des Marktes, wenn man es mal platt zusammenfasst, dass diese Situation eine rationale Lösungsmöglichkeit bietet. Die rationale wäre sozusagen, diesen Markt abzuschaffen und positive Freiheit zu realisieren. Es wäre aber auch die Möglichkeit, das einfach zu akzeptieren, wie das die Neoliberalen machen, zu sagen, ja, es gibt ohnehin keine andere Wahl, also akzeptiere das. Oder es gibt die Wahl, davor zu fliehen und eben sozusagen in eine faschistische oder autoritäre Bewegung zu fliehen, die diese Flucht vor der Freiheit organisiert, die aber natürlich die Bedingungen, vor denen ich fliehe, nicht verändert oder nicht in dem Sinne verändert, dass es sozusagen dieses Motiv zur Flucht nicht immer wieder reproduziert würde. Das wäre sozusagen ein Punkt, an dem man auch sagen kann, neben der Staatlichkeit, ich komme jetzt zum Schluss, neben der Staatlichkeit als solcher ist ein Einfallstor für personale Herrschaft auch diese Situation des bürgerlichen Subjekts. Das ist ja der Gedanke der kritischen Theorie, dass der Liberalismus in den Faschismus umschlägt, auf dieser sehr vermittelten Ebene. Natürlich, und das muss man immer wieder betonen, nicht identisch ist mit dem Faschismus, ja, aber er kann umschlagen. Es kann sozusagen, diese Situation hat das Potenzial des Umschlags in diese autoritäre oder faschistische, das ist ja sehr allgemein gehalten, Tendenz. Das heißt, der Faschismus, der Autoritarismus ist nicht das andere der anonymen Herrschaft im Sinne des ganz anderen, sondern der kann als Potenzial aus dieser anonymen Herrschaft des Kapitals wieder heraus entstehen. Und da kann die Sehnsucht nach einer Unterwerfung unter eine neue personale Herrschaft und nach Ausübung von personaler Herrschaft über andere neu heraus entstehen. Also hier haben wir sozusagen nur zwei, es gibt bestimmt auch noch andere, Einschlagspunkte von regressiver personaler Herrschaft, die innerhalb dieser anonymen Herrschaftsstruktur des Kapitalismus gegeben ist. Und Damit danke ich euch erstmal. Dies war ein Mitschnitt von dem Vortrag Anonyme Herrschaft zum Verhältnis von Reichtum und Subjektivität, gehalten von Ingo Elbe auf Einladung der Gruppe Kritikmaximierung Hamburg. Weitere Infos auf www.kritikmaximierung.de. Kritikmaximierung. Kritikmaximierung.